Was war denn jetzt also der Anlass für die Reform des Urhebervertragsrechts, Herr Bermann? Also Herr Kessler, das Problem, oder nee, ich will nicht sagen das Problem, aber das Urhebervertragsrecht hat ja erstmals im Jahre 2002 einen Anspruch der Urheber und ausübenden Künstler für eine angemessene Vergütung gesetzlich verankert. Und in der Zwischenzeit, in den vergangenen Jahren, gab es so eine Art gestörte Vertragsparität. Und die führte dann letztendlich dazu, dass sich die Kreativen eben noch immer auf Vertragsbedingungen einlassen müssen oder mussten, mit denen sie eben alle Rechte am Werk beziehungsweise auch an ihren Leistungen zum Teil auch gegen eine leider nur unangemessene Einmalzahlung oder Vergütung aus der Hand gegeben haben. Und dies war eben jetzt sozusagen der Anlass zu sagen, wir müssen uns das nochmal anschauen. Und es geht eben hier in diesem Gesetz unmissverständlich eigentlich darum, dass eben eine faire Beteiligung an den Erlösen von den Kreativen sozusagen eben auch gewährleistet ist. Jetzt sagen Sie ja Kreative, wer ist denn und vielleicht auch was ist von der Reform betroffen? Welche Endprodukte und welche Künstler? Also Künstler wie beispielsweise Musiker, freie Journalisten, Urheber, jede Art eigentlich, die eine angemessene Vergütung gegenüber ihren, ich nenne die jetzt mal Verwerter, wie zum Beispiel Verlage auch geltend machen wollen. Was wird konkret verändert? Mit welchen Änderungen muss man jetzt auch rechnen? Als Nutzer, der die ganzen Produkte im Endeffekt oder diese Erschaffungen ja auch irgendwie nutzt? Also es geht da in erster Linie auch um eine Stärkung des Prinzips von einer fairen Beteiligung an den Verwertungen und an der Häufigkeit und an Ausmaß der Nutzung sollen eben zukünftig diese Dinge auch in Form von einer Begütung berücksichtigt werden. Das heißt, dass es nicht zu Einmalzahlungen kommt, sondern dass eben auch die Kreativen sozusagen eben auch dadurch gestärkt werden, dass sie nicht nur eine kurzfristige, sondern vielleicht auch längerfristig dann auch von einer Verwertung partizipieren können. So kann man das sagen. Und weiter erhalten die Kreativen dann erstmals eben auch ein gesetzlich verankertes Recht auf Auskunft über erfolgte Nutzungen beispielsweise. Das heißt, sie sollen eben auch wissen, wie viel mit ihren Leistungen, die sie erbracht haben, eben auch verdient wird. Sodass man dann auch bei Vertragsgestaltung solche Dinge im finanziellen Bereich mit berücksichtigen kann. Und was sich eben da konkret verändert, ist natürlich eben die angemessene Vergütung. Sowas wie beispielsweise ein Mindestlohn für Künstler, für Kreative. Was allerdings dann angemessen ist, das wird nicht wie beim Mindestlohn so gesetzlich festgelegt, sondern das soll dann eben die verschiedenen Branchen aushandeln und im Zweifel wird das dann auch von Gerichten entschieden, was angemessen ist. Ich sage jetzt mal, darunter fällt beispielsweise auch, was die Mindestvergütung pro Zeile eines Textes bei freien Journalisten betrifft, so mal als Beispiel vielleicht. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal an Mike Bermann, Bundestagsabgeordneter. Er ist mir gerade aus Berlin zugeschaltet. Wir sprechen über die Änderungen im Urheberrecht. Gleich möchte ich unbedingt noch wissen, was gibt es denn für Änderungen vor allem in der Klagemöglichkeit? Wie werden hier die Künstler und Kreativen besser geschützt? Zurück hier auf Radio Mittelweser. Am Telefon begrüße ich nach wie vor den hiesigen Bundestagsabgeordneten Mike Bermann, der auch Mitglied im Ausschuss für digitale Agenda ist. Es gab Änderungen im Urheberrecht. Wir haben eben schon über die Beweggründe gesprochen, warum dies getan wurde. Und nun möchte ich die andere Seite beleuchten. Und zwar, welche Möglichkeiten haben denn nun Kreative und Künstler gegen Verstöße des Urheberrechts zu klagen möglicherweise? Schnell sind ja Bildtonmaterialien runtergeladen und wieder irgendwo anders hochgeladen. Das geht ja heute ganz schnell. Also oftmals gehören ja auch kreative Verbänden an, die sich gewissen Verbänden anschließen, die auch versuchen, Interessen ihrerseits zu berücksichtigen und durchzusetzen. Und das Verbandsklagerecht in diesem Fall beispielsweise ist neu. Das bedeutet, dass der einzelne Kreative künftig nicht länger allein auf sich gestellt ist, sondern dass eben, wenn es beispielsweise um Vergütungsregelungen in Verträgen mit einzelnen Künstlern oder Urhebern geht und diese unterlaufen werden, dann kann eben der zuständige Verband in Zukunft auch dagegen vorgehen. Das heißt, als Kreativer, als Künstler bin ich nicht mehr alleine auf mich gestellt, sondern kann eben auch Unterstützung von dem übergeordneten Verband, den ich angehöre, sozusagen Unterstützung erfahren und die auch in Anspruch nehmen. Aber ehrlich gesagt, ein Problem bleibt natürlich auch weiterhin bestehen. Und das ist da teilweise dann eben auch menschlicher Natur und gilt eben für viele Bereiche. Man muss sich natürlich immer dann auch die Frage stellen, wer klagt dann auch gerne gegen seinen Auftraggeber? Ja, das ist eine Sache, die eben nicht so einfach aus der Welt zu wischen ist, denn als Kreativer bin ich ja auf Auftraggeber angewiesen und da muss man eben auch sicherlich nochmal angucken in 2-3 Jahren, wie das Ganze eben auch in der Praxis dann letztendlich umzusetzen ist oder umgesetzt wird. Jetzt in Zeiten des Internets, der Digitalisierung, wo Bilder hin und her geschickt werden, die Tonrechte an den Liedern oft ja häufig missachtet werden, schnell ist irgendwo ein Lied bei YouTube runtergeladen, das ist heute alles kein Problem mehr, fast jeder weiß, wie das geht. Wie weit ist der Schutz von Eigentum an solchen Bild- und Tonrechten überhaupt noch möglich in der heutigen Zeit? Also ganz ehrlich, und da haben Sie sozusagen, oder Sie haben sich eigentlich mit Ihrer Frage die Antwort schon selbst gegeben, denn in Zeiten der Digitalisierung ist das praktisch schon sehr, sehr schwierig, eben dort auch sozusagen einen Schutz von Urheberrechten konsequent und in aller Gänze durchzusetzen. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Wer allerdings Urheberrechtsverstöße begeht, der muss eben mit Konsequenzen rechnen. Die können ja auch nachgewiesen werden, weil ich ja eben auch diese Klagemöglichkeit beispielsweise über die Verbände habe. Es geht dabei nicht nur um die großen Verwerter, die eben dann auch durchaus sagen, okay, da kommt es mir jetzt nicht drauf an, 10-mal geht's gut und einmal eben nicht, da gucke ich mal drüber weg, sondern es geht eben auch um die kleineren Künstler und um die kleineren Verlage, die darauf eben vertrauen müssen, dass ihre Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes nicht umsonst war. Und von daher muss natürlich der Urheberrechtsstoß erstmal Verstoß natürlich nachgewiesen werden. Aber ich sage auch, es ist halt nicht immer ganz so einfach, aufgrund der Digitalisierung das auch in Gänze immer durchzusetzen, beziehungsweise ins kleinste Detail aus meiner Sicht zu prüfen. Da haben Sie schon völlig recht mit Ihrer Frage. Das muss man schon sicherlich auch kritisch sehen. Wird es im Einklang mit der Reform jetzt auch in Sachen Urheberrechtsverstößen künftig höhere Strafen geben? Muss man da auch mit Änderungen rechnen? Nee, das muss man jetzt so nicht. Die bisherigen Strafen, die ja auch schnell in die Tausende gehen können, die halte ich persönlich auch für ausreichend. Wir haben doch aktuell manchmal auch in anderen Themen ein Problem. Das ist das Durchsetzen von Recht und Gesetz. Und da wird es aus meiner Sicht drauf ankommen. Wir haben, glaube ich, was die Strafen an sich betreffen, sind die in Ordnung, auch vom finanziellen Aufwand her. Nur wir müssen eben auch gucken, dass die Leute, die sich dort benachteiligt oder bei Urhebervertragsrechtsverletzungen so ein bisschen in eine Ecke gestellt fühlen oder sich dadurch eben auch bedroht fühlen, dass die dann auch wirklich eben die Möglichkeit bekommen, eben, ich wiederhole mich, über das Verbandsklagerecht, dann eben auch diese Klage und dieses Recht auch durchzusetzen. Das ist eigentlich aus meiner Sicht das Entscheidende. Also das Thema Urheberrecht, ein komplexes Thema jetzt dazu, ja. Die neuesten Änderungen der Reform aus Berlin. Mike Beermann war das. Ich bedanke mich. Sehr gerne. Auf bald.